Meine Studenten fragen mich oft, es gibt doch schon alles, was soll ich denn noch tun? Und in der Tat, wenn man vor allem so Frauenzeitschriften liest, guckt, dann hat man das Gefühl, dass es wirklich schon alles gibt und das in einer ganz hohen Brillanz. Und was soll man dann als Normalmensch dazu noch beitragen können? Und ich schließe unmittelbar an das an, was in der Podiumsdiskussion gesagt wurde. Wir stehen vor einem riesigen Berg von Problemen. Die wissen wir alle. Das ist nur so die Spitze des Bergs. Und wir wissen auch, dass das, was dazu geführt hat, nicht der Weg ist, dort wieder rauszukommen. Und wir wissen auch, und das wurde sehr schön gesagt, über die dänische Politikerin, dass wir uns nicht verlassen können auf das, was die Politik, die großen Organisationen, Kirchen und so weiter dazu machen. Nicht, weil die schlecht sind, sondern weil offenbar die Probleme schneller wachsen, als man sie abarbeitet, weil sie viel komplexer geworden sind, weil sie ineinander eingreifen. Und wenn wir in die Zukunft gucken und nicht notorische Optimisten sind, dann muss man sagen, wenn uns nicht irgendetwas wirklich zu Hilfe kommt, laufen wir in eine ganz ungute Situation. Übrigens, das, was hier steht, ist kein ganz neuer Gedanke. Ich erinnere an Robert Jung, die Generation der ersten Ökologiestreiter wird sich daran erinnern, sein Aufruf, wir können nicht auf die Politik warten, wir brauchen Bürgerengagement, Bürgerinitiativen. Und wenn Sie das Wort von Robert Jung, ich habe in den letzten Tagen noch mal drin gelesen, wenn Sie das Wort Bürgerinitiative ersetzen durch Entrepreneurship oder ergänzen durch Entrepreneurship, dann sind wir ziemlich nahe dran. Denn was Robert Jung mit Bürgerinitiative gemeint hat, war, dass wir selber Hand anlegen und an der Stelle eingreifen, nicht nur protestieren, sondern eingreifen und andere Alternativen aufzeigen und auch umsetzen. Wenn wir sehen, was normalerweise in der Ökonomie passiert und leider Gottes auch viel im Bereich des Gründens, dann ist es so, dass wo kann ich noch irgendetwas machen, wo drücke ich noch was rein, oder das heißt im Marketing, wenn Sie eine neue Marke einführen wollen, dann müssen Sie so ungefähr 4 Millionen Euro in die Hand nehmen und dann schaffen Sie, dass Sie noch was in den Markt hineindrücken. Und ich glaube, wir müssen verstehen, dass wir wegkommen müssen. Wir haben schon viel zu viele Bedürfnisse. Wir müssen auf die vorhandenen Probleme mit mehr gucken als nur mit Ökonomie und auch mehr mit Ökologie, sondern wir brauchen auch andere Elemente. Und so etwas wie, und das ist ein starkes Thema an diesem Tag heute, wir müssen auch das mobilisieren, was sonst dem kulturell-kreativen Bereich zugesprochen wird. Nämlich Verständnis, stärkeres Empathie, Einfühlungsvermögen, Verständnis für Menschen, Verständnis auch für das nicht normale im Sinne von Mainstream, und auch ein Gespür für gesellschaftliche Veränderungen, wo es eigentlich hingehen muss. Da waren die Künstler meistens die Ersten, die das erkannt haben. Und deswegen diese Aufforderung, go for a cause, make meaning. Der Guy Kawasaki hat gesagt, it took me 20 years to come to this conclusion, weil man immer anders gepolt ist. Weil eigentlich Gründen normalerweise anders angegangen wird und nicht mit diesem go for a cause. Und jetzt kann man natürlich sagen, verdammt nochmal, das ist doch eine viel zu hohe Anforderung an uns. Wir wissen doch aus der Statistik, 80% aller Gründungen sind nach 5 Jahren nicht mehr vorhanden. Und jetzt kommen wir und machen die Latte noch höher und sagen, nein, es geht nicht nur um Gründen, sondern du sollst auch gründen, indem du dich um die Probleme kümmerst und du sollst ein Stück weit die Probleme der Gesellschaft auch noch gleich mit lösen. Also hängen wir die Latte nicht noch viel höher und dann scheitern vielleicht 90% oder 95%. Und das ist ja auch eine Diskussion, die sich so beim Social Entrepreneurship durchzieht, aber auch inzwischen immer mehr bei dem, was so ökologisches Entrepreneurship ist. Machen wir nicht die Messlatte zu hoch? Starten wir nicht von Voraussetzungen, die eigentlich das als ganz illusionär erscheinen lassen, was wir hier vorhaben mit diesem Go for a Cause? Und das will ich ein bisschen mehr angucken mit ihm zusammen und überlegen. Diese Ökonomie, normalerweise spricht man ja von Marketing und Werbung. Und ich glaube, es zeichnet sich etwas anderes ab. Und ich nenne das mal Ökonomie der Aufmerksamkeit. Und was steckt dahinter? Wir haben normalerweise ein Feuerwerk von Werbung. Und wenn Sie als Gründer kommen und stellen sich dazu und mit Ihren begrenzten Mitteln spielen ein bisschen mit, und das ist dann so, wie wenn Sie im Feuerwerk mit der Pistole schießen und dreimal Peng machen. Und wenn Sie sehr gut sind, drehen sich auch ein paar Leute nach Ihnen um und im nächsten Moment geht das Feuerwerk weiter und dann ist das eigentlich weggeworfen. Einer der interessanteren Marketingleute, Savchenko, sagt, nehmen Sie besser das Geld und schmeißen Sie es ins Klo und ziehen Sie, dann haben Sie wenigstens keine Illusion über das, was so ein paar Anzeigen oder sowas auslösen können. Die Chance ist natürlich, dass wir mehr Aufmerksamkeit bekommen, wenn wir uns für was Vernünftiges einsetzen. Warum? Weil die Medien auf uns aufmerksam werden. Weil wir ein Stück weit von denen getragen sind, und die gibt es, auch das haben wir vorhin gehört, die natürlich die Probleme verstehen und sagen, wir müssen etwas tun. Also wir haben eine Chance, auf eine andere Weise Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn ich an die Tea-Kampagne erinnere, wir haben praktisch keine Werbung gemacht, zumindest keine konventionelle Werbung. Wir haben eine Umfrage gemacht unter unseren Kunden, 94% haben durch Bekannte und Freunde gehört, wenn Tee, dann musst du da. Die machen das vernünftig. Also ich kann dieses Aufmerksamkeitsthema eigentlich eleganter lösen und sehr viel preiswerter lösen, wenn ich mich für so etwas einsetze, was sozusagen einen Widerhall findet, resoniert dort, wo Medien, wo interessante Leute diese Themen diskutieren. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, der es uns doch stark erleichtert, in diesen Bereich hineinzugehen. Ich sage immer, wenn Sie gründen, keiner kennt Sie, keiner hat auf Sie gewartet. Sie müssen von 0 auf 1 kommen, um zu überleben. Und dieser Faktor von 0 auf 1 ist der Faktor unendlich. Später von 1 auf 10 ist es nur noch lächerlich einfach, da ist es nur noch der Faktor 10. Aber dieser erste von 0 auf 1 ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und da scheitern eben 80%, weil sie nicht die Masse an Kunden bekommen, nicht die Economies of Scale bekommen, die notwendig wären, um zu überleben. Und wir müssen überlegen, wie wir anders gründen können. Und da gebe ich nachher den ein oder anderen Hinweis, wie wir ganz anders gründen können, um dieses von 0 auf 1, gerade in einem Bereich, der uns so wichtig ist, besser anzugehen. Und ich würde noch eine zweite Art von Ökonomie sehen, die uns da weiterhilft. Ich finde Richard Branson, der vielleicht im Moment zumindest farbigste, schillerndste und auch doch sehr innovative Entrepreneur unserer Zeit, hat das sehr schön gesagt. Worauf kommt es eigentlich an? Und da würde ich einen Unterschied machen zwischen personengeführten Unternehmen, wo eine Person steht und sagt, ich will, wenn Sie so wollen, mir ein Denkmal setzen. Aber ich nicht Gewinnmaximierung allein, oder ist es nicht alles geleitet von Gewinnmaximierung? Das kann bei großen Konzernen etwas anders sein. Da sind die Anteilseigner anonym, da ist der Vergleich zu anderen Konzernen, da sind die ganzen Bewertungsgesellschaften und großen Kapitalanlagegesellschaften, da ist es zumindest schwieriger. Aber bei personengeführten Unternehmen ist das nicht das einzige Element, diese Gewinnmaximierung. Da entstehen an der Stelle auch ein paar Freiräume und das sehen wir auch bei solchen Firmen. Deutsche Mittelstand ist auf der ganzen Welt berühmt. Und die sind ja nicht schlechter deswegen, dass sie nicht nur Gewinnmaximierung machen, sondern sie sind ausdrücklich besser und sind eigentlich ein Vorbild für den Rest der Welt. Und es gibt so etwas wie eine Ökonomie der Sympathie. Wieder die Tee-Kampagne. Bevor ich das anfing, hieß es, teils von marxistischer Seite, aber auch von der konventionellen Ökonomie, wenn du glaubst, du kannst es besser machen als die anderen, die im Markt sind, völlig illusionär. Du hast noch nicht begriffen das. Die Marxisten sagen, du hast noch nicht begriffen das, dass jeder, der so ein bisschen anständiger ist oder der seine Leute besser bezahlt oder der vielleicht mehr ins Produkt investiert, sofort in dieser gnadenlosen Konkurrenz unterliegt. Und die konventionelle Ökonomie sagt, da ist ein Wettbewerb Und bei vollständiger Konkurrenz gehen die Profitraten gegen Null. Und derjenige, der sich Kosten leistet, die sich die anderen nicht leisten, der scheidet aus dem Markt aus. Nehmen Sie die Tee-Kampagne. Wir hatten große Konkurrenten. Der Teemarkt ist ein gesättigter Markt. Wir sind mit zwei lächerlichen Ideen. Einmal, dass man den Zwischenhandel nicht braucht, sondern dass man heute eine internationale Spedition nehmen kann und den Tee sich selber holt, wenn man eine groß genug Einkaufsmenge hat. Und deswegen muss man auf Sorten verzichten und sich auf eine Sorte reduzieren. Aber dann geht's. Dann hat man genügend Einkaufsmenge, um an dem ganzen Zwischenhandel vorbeizugehen. Eine relativ einfache Idee. Kann auch jeder nachmachen. Habe ich nicht erfunden, dass man den Zwischenhandel übergehen kann. Eigentlich jeder Händler versucht natürlich, so preiswert einzukaufen wie möglich. Und die Frage ist nur, kann er das? Kann er an den Handelsstufen vorbei? Eigentlich müssten wir doch längst weg sein. Lipton's, Brooke-Bond, Twinings und so weiter. Und stattdessen sind wir mit dieser lächerlich einfachen Idee und Großpackungen sparen an Verpackungsmaterial, sind wir nicht nur 25 Jahre lang gut gefahren, sondern wir sind sogar Weltmarktführer geworden in diesem Bereich. Wir sind tatsächlich der größte Importeur von Darjeeling Tee. Ich dachte, die indische Statistik muss falsch sein, aber ich habe mich inzwischen belehren lassen, nein, die Statistik stimmt. Wir sind tatsächlich der größte einzelne Importeur von Darjeeling Tee weltweit. Jetzt frage ich Sie, wo ist denn die vollständige Konkurrenz? Wo ist denn diese marxistische These? Und ich glaube sogar, dass wir es noch eine Weile bleiben werden. Wir sind heute sehr viel besser aufgestellt als damals, als wir anfingen. Also es gibt eine Chance, anders zu sein. Und woran liegt die Chance? In der Innovation. Weil wir am gesamten Zwischenhandel vorbei konnten, der übrigens aus der Zeit der britischen Kolonialzeit stammt, habe ich mich jetzt belehren lassen. Die hatten die gleichen Verfahren. Vom Teetester angefangen, Teebörsen und dann natürlich die Exporteure, Importeure. Und dann nochmal Packer und Versender getrennt und Großhändler und Einzelhändler. Das kommt eigentlich aus der britischen Kolonialzeit. Und dann kommt jemand und sagt, kann ich da nicht dran vorbei? Und ich kann, wenn ich die Menge groß genug habe. Also es gibt Spielräume, die Sie sich allerdings erarbeiten müssen, dadurch, dass Sie ein Konzept haben, das innovativ ist und das Ihnen einen Vorsprung gibt und möglichst auch einen Vorsprung, den Sie halten können. Und da kommt wieder die Sympathie herein. Ich glaube, dass wir einfach auch dadurch gut fahren, dass die Leute sagen, diese Teekampagne ist anders als der konventionelle Handel. Es gibt einen Mann, der sehr gut über das Unternehmerische geforscht hat, das ist der Peter Göbel. Wir hatten das Glück, dass wir ihn mal länger interviewen konnten und er sagte, auf der Schwäbischen Alb hat er Leute untersucht, auch diese Weltmarktführer, Hidden Champions, die irgendein kleines Ding machen, auf Nanogramm genau und 80% Weltmarktanteil haben. Und er hat so tiefen Interviews geführt mit den Leuten. Und was er herausgefunden hat, war sehr interessant, nicht Buchhaltung und solche Sachen, sondern er hat herausgefunden, die haben einfach über eine Sache nachgedacht und nicht einmal und nicht zehnmal und auch nicht hundertmal, sondern tausendmal, immer wieder um die gleiche Problematik hat sich das getätigt. Und er sagt, einmal war die Frau dabei, dieses inzwischen erfolgreichen Unternehmers, und die ist in Tränen ausgebrochen, weil sie sagt, es war so eine schlimme Zeit. Es war eine schlimme Zeit und wir wussten nicht, wir hatten kaum was zu essen und er war einfach nicht abzubringen. Er sagte, ich schaffe das, es geht, es muss gehen und irgendwann ging es auch. Und heute ist er wunderbar aufgestellt und dann sagt er, seine Mutter putzt in seinem Unternehmen. Und er hätte seiner Mutter gesagt, du, wir sind jetzt Multimillionäre, du musst hier nicht putzen, es ist jetzt ganz anders. Und die Mutter sagte ihm, ach, lass mich doch, ich will mich doch nützlich machen, lass mich weiter putzen. Worauf ich hinaus will, der Mann ist natürlich in seinem Dorf hoch angesehen. Und die Leute mögen ihn und die halten eisern zu ihm. Und der muss sich nicht eine teure Bude in Monaco kaufen, um was darzustellen, oder ein 6 Meter langes Auto, sondern die Leute mögen ihn. Ich glaube, das tut ihm gut. Ja. Und ich glaube, der geht auch mit 65 nicht in Pension, das kann er gar nicht. Und er wird so lange irgendwie machen, solange es ihm Spaß macht und solange er stolz ist auf sein Ding. Und das ist etwas, was, glaube ich, so in den Lehrbüchern nicht steht, mit diesen Modellen von Gewinnmaximierung und Kostenrechnungen, all dem. Es gibt eine Ökonomie der Sympathie. Und das ist jetzt nicht ein Appell, wo ich sage, wir brauchen eine Ökonomie der Sympathie, sondern sie existiert schon. Sie existiert schon. Wir müssen sie nur wahrnehmen und müssen nicht das machen, was in jedem Volkshochschulkurs über Marketing erzählt wird, Anzeigen, Schaltplan und alle diese Sachen. Und dann gibt es noch etwas, Authentizität. Ich kenne eine Managerin von Nestle Babynahrung und die klagt darüber, dass sie so viele Labore haben und das Beste in die Babynahrung stecken. Und was passiert? Sie verlieren ständig Marktanteil an den Herrn Hipp. Und sie versteht nicht, warum das so ist, weil ihre Labore, und das hat der Herr Hipp alles nicht, und ihr Werbeaufwand ein Vielfaches höher als der von Herrn Hipp. Und der Herr Hipp gewinnt laufend an Marktanteil. Mich freut das. Und ich glaube, man kann es auch erklären, das ist in dem Horizont offenbar gar nicht da, dieser Marketingabteilung, dass nämlich der Herr Hipp sympathisch ist und dass er authentisch ist und dass man das Gefühl hat, na, der wird nicht tricksen. Der steht zu seiner Sache und er macht auch ein paar gute Sachen in Georgien. Er muss nicht das Letzte rauspressen aus den Kunden und den Preisen, sondern er steht da eigentlich ganz gut und überzeugend da. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt. Und ein kleines Beispiel nur so nebenher. Wenn ich den Nobelpreis für Marketing zu vergeben hätte, dann würde ich nicht auf eine der berühmten Agenturen kommen, sondern ich würde ihn an Karl Lagerfeld geben. Der hat nämlich mit fast nichts, mit einem bisschen Verstoß gegen Konvention. Und damals, vor 20 Jahren, im Zopf, das war schon einigermaßen Verstoß. Und dann hat er auch noch diesen Fächer. Also das ist ja unmöglich, wenn der so mit dem Fächer macht. Wissen Sie, der Fächer kostet vielleicht 3 €. Lassen Sie ihn 5 € kosten. Aber er hat mit nichts, mit 2 Verstößen gegen den Mainstream-Konvention, die niemandem wehtun, wo die Leute sagen, das soll der wirklich aufhören, das ist ja so feminin, also wie kann man nur. Damit hat er eine Weltmarke aufgebaut, mit seiner Authentizität und seiner Schnottrigkeit. Und wenn Sie versuchen, ihn nachzumachen, da würde man über Sie lachen. Es ist nicht authentisch, man wüsste es nicht Karl Lagerfeld. Also, brauchen keinen Freund von Karl Lagerfeld zu sein. Ich sage nur, wir haben durchaus Möglichkeiten, anders vorzugehen, als das so der Mainstream uns erklärt. Und wir müssen ja irgendwo sozusagen diese Reserven und diese Spielräume, diese Handlungsspielräume herausholen, um ein Stück anders zu sein und um ein Stück weit mehr das zu machen, was wir eigentlich wollen. Eine Sache kommt uns zu Hilfe und auch die ist meines Erachtens nicht so richtig erkannt. Und zum ersten Mal wird sie jetzt als European Paradox bezeichnet. Nämlich wir haben Berge an Forschungsergebnissen. Wir haben Berge an Patenten. Und die Frau Merkel sagt, ja warum in Gottes Namen wird denn nicht viel mehr gegründet? Die Forschungsergebnisse sind da, die Patente sind da. Was braucht man denn noch mehr? Jetzt muss man doch nur noch umsetzen. Klingt gut, aber das Faktum ist da, dass relativ wenig umgesetzt wird. Liegt das jetzt an der Dummheit der Forscher? Liegt das daran, dass man den Berg von Patenten nicht sieht oder hat es noch einen anderen Grund? Und ich glaube, es hat einen anderen Grund und da können wir natürlich etwas machen. Es ist schön, wenn es Forschungsergebnisse gibt und es ist schön, wenn es Patente gibt, aber wer entscheidet denn darüber, ob damit unternehmerischer Erfolg erzielt wird, das ist der Markt. Und beim Markt zählt etwas anderes. Da zählt nicht die Brillanz des Forschungsergebnisses und nicht die technische Brillanz des Patents, sondern es zählt, ob da etwas ist, ob da ein Bedürfnis ist, das die beiden zusammenbringt. Und oft ist es das nicht. Und das entscheidende Stück fehlt nämlich. Das kommt normalerweise gar nicht vor. Das versteckt sich hinter dem so scheinbar plausiblen Wörtchen Umsetzung. Es ist ja nur die Umsetzung. Nein, es ist nicht die Umsetzung, sondern es ist überhaupt eine ganz andere Orientierung vom Markt her. Sehen Sie, der Ottomotor ist weltweit ein Erfolg. Aber kaufen Sie einen Ottomotor? Nein, kaum jemand kauft einen Ottomotor, sondern Sie kaufen ein Entrepreneurial Design und das heißt Automobil. Und weil das Automobil ein Markterfolg ist, ist der Ottomotor ein Markterfolg. Und so geht es mit vielem. Sie müssen sozusagen das Format finden, Sie müssen das Design finden, mit dem ein Patent überzeugend wird und nützlich wird und im Markt aufgenommen wird. Sie können für Ihr Forschungsergebnis, für Ihr Patent den Nobelpreis bekommen. Wunderbar. Ein großartiger Beitrag für Ihre Disziplin. Ob das am Markt ankommt, ist eine völlig andere Frage. Marktlogik ist eine völlig andere Logik als Forschungslogik. Forschungslogik folgt einer Disziplin. Und die Marktlogik folgt einem ganz anderen System. Also, wir haben die Chance, das ist die Chance zu sagen, wenn wir von der Marktlogik herkommen, wenn wir sagen, es gibt Dinge, die wir anpacken müssen. Und wo holen wir uns denn sozusagen das Material, mit dem wir auch Innovationen umsetzen können, dann haben wir eine Chance, in diesen Pool zu greifen. Die Idee ist ja, den Forschern beizubringen, was ist Rechnungswesen, was ist Bilanz, und du Forscher, du hast so ein schönes Ergebnis, werde doch Unternehmer. Halte ich für völlig falsch. Lassen Sie den Forscher Forscher bleiben. Lassen Sie den Ingenieur Ingenieur bleiben und versuchen Sie nicht zum Verkäufer umzuschulen, sondern holen Sie Leute, die gute Verkäufer sind. Und wir brauchen mehr Menschen, die diesen roten Kreis ausfüllen können. Ich nenne es mal drastisch, das sind Trüffelschweine oder die haben die Qualifikation von Trüffelschweinen. Die erkennen, ob in einem Forschungsergebnis, ob in einer neuen Technologie, ob in einem Patent wirklich etwas liegt, was man am Markt sinnvoll einbringen kann. Das ist das Entscheidende. Ich habe kürzlich Gloriana Davenport getroffen, das ist eine legendäre Frau, die bei der Gründung des MIT Media Lab dabei war. Und sie sagt, ja, nach ungefähr 85 haben die angefangen, wir haben lernen müssen, dass es gar nicht so sehr auf Technologie ankommt. Und da sagt eine Frau aus dem MIT, möglicherweise oder viele glauben, das ist die beste Technologieinstitution der Welt. Und sie sagt, nein. Wir haben viel zu viel immer die beste Technologie genommen, die war aber entweder nicht marktreif oder sie wurde nicht akzeptiert oder sonst etwas. Auch sie sagt, 80% ihrer Sachen sind gescheitert und die 20%, die übrig blieben, auch interessant, von denen waren es auch wiederum nur 20%, die richtig erfolgreich wurden. Die anderen haben so irgendwie was gemacht, sind nicht eingegangen, aber wurden auch nicht irgendwie groß oder erfolgreich. Also 4% praktisch der Gesamtheit wurde richtig erfolgreich. Und das bei einem Lab des MIT. Also haben wir durchaus Chancen, wenn wir von der anderen Seite herangehen und sagen, wir kommen vom Markt und wir kommen von einem Segment des Marktes, das jetzt in den, vielleicht kann man sagen, ökologisch und vor allem für die Probleme aufgeklärtem Bevölkerung da ist, da einzusteigen. Das ist unsere Chance. Das ist die Opportunity. Wir müssen nicht selber die Patente machen. Wir müssen nicht selber die Forschungsergebnisse machen. Wir wissen, dass es eine ganze Menge gibt, was man ökologisch durchaus brauchen könnte, aber wir haben noch nicht die richtigen Verfahren, es entweder besonders preiswert zu machen oder so, dass jeder seinen Sonnenkollektor selber aufs Dach setzen kann und vielleicht auch selber warten kann und die Verbindung. Grameen hat das in Bangladesch, ich habe selber gesehen, das ist ein Verfahren, das können Sie auch mit als Analphabet sehen, Sie da hängt eine Schnur dran und das muss verbunden sein, sonst wird das nichts und solche Sachen. Also wir brauchen eine sehr einfache Technologie, aber eigentlich ist ein großer Teil dessen, was wir brauchen, schon da. Es fehlen aber sozusagen diese marktorientierten Trüffelschweine, die diese Übersetzung machen. Die diese Übersetzung machen. Umsetzung heißt nicht Rechnungswesen lernen, sondern Umsetzung heißt Entrepreneurial Design finden, ein Format finden, in dem wir diese Technologie gut umsetzen können. Sind wir in Deutschland richtig aufgestellt? Ich versuche es mal etwas als Karikatur darzustellen. So ein Spruch heißt, sich selbstständig machen, sei dein eigener Chef. Das ist großartig. Also sein eigener Chef zu sein, großartig. Wer das gemacht hat und sein eigener Chef ist, weiß, das ist ziemlich desillusionierend. Man kann sagen, man kommt von einer Abhängigkeit, nämlich von seinem Chef abhängig zu sein, raus, aber man kommt in eine ganze Menge anderer Abhängigkeiten, die in der Regel viel schlimmer sind, sodass sie Nächte nicht mehr schlafen können und so. Also das ist sicherlich ein Konzept, mit dem man nicht Leute zum Gründen überreden sollte. Es ist aber eines der gängigen Konzepte, endlich unabhängig sein. Das ist, glaube ich, eine völlige Illusion. Das zweite ist, das nenne ich die Ertrinkenden. Das sind die kleinen Selbstständigen, die zu klein sind, um wirklich irgendwo Economies of Scale zu erreichen, sodass sie ordentlich Geld verdienen würden. Sie sind zu klein, um sich im Markt gegen die Großen richtig behaupten zu können. Sie sind auch meistens überlastet und überfordert. Warum? Weil sie alles selber machen. Es gibt ja dieses Bonmot, selbstständig sein heißt alles selber machen und das ständig. Das führt dazu, dass der Bereich überhaupt nicht attraktiv ist. Ich rate niemandem, sich selbstständig zu machen, sondern ich frage, welches Konzept hast du? Und ich bedauere die vielen, die ihre Ersparnisse und ihre Hoffnungen in noch einen Friseurladen setzen. Bei mir im Umkreis gibt es jetzt 7 Friseure. Oder in einen Copyshop, oder in noch ein Restaurant, oder in eine Modeboutique, oder in eine Buchhandlung. Das ist ziemlich aussichtslos. Also dort, wo wir nur von Selbstständigkeit reden, ohne Innovation und ohne ein Umfeld, in dem man sagt, da habe ich Chance. Das nächste sind die Wissenden. Die sagen, wir wissen, wie Gründen geht. Sie brauchen Kapital, sie brauchen betriebswirtschaftliches Wissen. Also gehen Sie davon aus, dass Sie 12 bis 14 Stunden arbeiten müssen. Sagen Sie Ihrem Partnerin oder Ihrem Partner, dass jetzt die nächsten Jahre Urlaub vergessen werden kann und so weiter und so fort. Und es gibt viel Gründerberatung, die dann, ich komme nachher noch darauf zurück, sagt, was da alles so an Vorschriften und Dingen zu machen ist. Die Wissenden, das Problem bei den Wissenden ist, die haben ja zum Teil recht. Es ist ja nicht falsch, wenn man Buchhaltung kann. Es ist ja nicht falsch, wenn man Rechnungswesen, wenn man alle diese Sachen kann. Es ist nur die Frage, ob sie der Gründer so machen soll und ob er nicht arbeitsteilig rangehen soll. Ich nehme immer das Beispiel über das Hochseillaufen. Sehen Sie, wenn Sie einen Coach haben, Sie sollen über das Hochseil laufen. Sie haben einen Coach und der sagt, es ist ganz einfach, Sie müssen Balance halten. Ich schreibe es Ihnen mathematisch an die Tafel. Balance, das ist ganz einfach. Der hat recht, der Coach. Und jetzt nehmen Sie ein Seil 10 cm über dem Boden und dann auch noch mit einer Stange, da werden Sie sehen, das ist kinderleicht. Da brauchen Sie nicht lange üben, da laufen Sie einmal drüber und es klappt. Und jetzt nehmen Sie genau die gleiche Situation, physikalisch genau das gleiche und das Seil ist 20 Meter hoch. Da hat der Coach immer noch recht, Sie müssen die Balance halten. Und Sie stehen oben und fragen den Coach, sagen Sie mal, sind Sie mal über das Seil gelaufen? Er sagt, das brauche ich doch gar nicht, ich weiß doch, wie es geht. Und Sie denken, verdammt nochmal, und kriegen, Sie kriegen Todesangst. Es geht eigentlich mehr um Stressstabilität als jetzt um dieses Seil und alle möglichen Versagenserlebnisse werden vielleicht wach in Ihnen. Also es geht plötzlich um ganz andere Fragen, aber physikalisch ist es völlig einfach. Der hat recht, wenn er auf die Balance pocht. Es bringt Sie nur nicht weiter. Und so ist es mit dem Gründen auch. Die schlaflosen Nächte, kann ich mal von der Teekampagne erzählen, was ich für Albträume hatte. Einmal stand ich allein nachts am Strand und das Schiff kam und keiner war da. Es war auch kein Hafen da. Und ich war allein. Und bin ich schweißgebadet aufgewacht. Es war einer von vielen Albträumen. Das kommt bei denen, die das alle so wissen, wie man gründet, gar nicht vor. Es gibt ja auch einen Satz, der heißt, viele wissen, wie es geht, nur wenige tun es und noch weniger sind damit erfolgreich. Das sagt das aus. Und dann gibt es noch etwas. Das sind natürlich die, die sagen, gibt es schon. Also kaum fängt man an, ein bisschen origineller zu denken, steht einer auf und sagt, das gibt es schon. Und der Nächste steht auf und sagt, geht überhaupt nicht. Geht überhaupt nicht. Sind die Vorschriften dagegen. Und dann gibt es noch was, das kommt mehr aus dem angelsächsischen Bereich. Ich kenne es von Alan Gibb. Das ist auch ein Punkt. Die ganzen Subventionen. Das ist ja schön. Ich will keinem ausreden, so etwas mitzunehmen, aber er muss aufpassen, dass er da nicht auf die falsche Schiene kommt. Warum? Weil dieses Antragstellen ist eine andere Qualifikation, als über ein Konzept nachzudenken. Und jeder verspricht, dass das ganz unbürokratisch geht. Und ich glaube das auch. Kein Mensch will, dass er Bürokratie auf die Leute drückt. Nur, sie haben Rechenschaftspflicht, sie müssen Missbrauch vermeiden, sie müssen im öffentlichen Haushalt alles Mögliche an Vorschriften anwenden, wenn sie Mittel verteilen. Also die Bürokratie schleicht sich rein. Nicht, weil die Beamten dumm wären oder weil sie nicht guten Willen sind oder so, sondern sie schleicht sich automatisch rein. Sie können es gar nicht verhindern. Und es macht sogar Sinn, im Verwaltungshandeln solche Forderungen aufzustellen. Es ist nur die Frage, sollen Sie sich als Gründer das antun, diese Sachen zu machen. Und Sie sehen, wir sind da wirklich schlecht aufgestellt. Ich nenne das den Chor der falschen Gesänge, die Sie natürlich sofort hören, wenn Sie draußen sind, weil das so die Klischees sind, mit denen Sie ja ständig konfrontiert werden. Ich glaube, es sind drei Sachen, die wir anders anpacken können und mit denen wir diesem Thema Entrepreneurship eine ganz andere Dynamik und ganz andere Handlungsspielräume einrichten können. Das eine ist, dass es in dem Bereich des Gründens natürlich viele Facetten gibt. Die Selbstständigen habe ich schon genannt. Es gibt den anderen Bereich des Hightech. Und die staatliche Politik guckt vor allem immer auf das Hightech. In dem Glauben, in der Annahme, und niemand bestreitet die richtig, aber vielleicht sollte man sie bestreiten, dass dann, wenn Hightech produziert wird, wenn Hightech entwickelt wird, also wenn neue Forschungsergebnisse kommen, wenn Patente angemeldet werden, dass dann das quasi automatisch auch der Wirtschaft zugutekommt, dass dann mehr Firmen entstehen oder dass die Firmen wachsen und dass sie mehr Arbeitsplätze einrichten. Das ist die Vorstellung. Stimmt die auch? Das ist die Frage. Die Regel, die ich, also eine der Regeln, die ich anwenden würde, heißt, wenn ich eine neue Idee versuche zu finden, T-Kampagne ist ein gutes Beispiel, ist Funktion statt Konvention. Konvention heißt, Tee wird in Teegeschäften verkauft, das muss schön aussehen, da muss es schön riechen, muss geschultes Personal da sein, am besten das Geschäft in einer guten Geschäftslage, klar. Und hohe Sortenvielfalt, wenn ich das mache, bin ich so wie alle anderen Teehändler auch. Und denen geht es nicht besonders gut. Was ist die Funktion? Was ist die Funktion? Funktion ist ganz einfach. Die Funktion heißt, ein Produkt, das am Tor der Plantage fertig ist. Das ist ein Fertigprodukt. Nicht wie bei Kaffee. Kaffee müssen Sie rösten und dann mahlen und dann Vakuum verpacken. Tee ist viel einfacher. Das ist ein Fertigprodukt an der Plantage. Sie müssen dieses Produkt vom Tor der Plantage zum Kunden bringen. Das ist da. Exporteure, Importeure und alles gibt, ist schön, das ist historisch gewachsen, das hatte vielleicht auch mal zu Zeiten der Engländer seine Bewandtnis, aber sie brauchen es nicht. Funktion statt Konvention. Ein ganz starkes Mittel und wir können heute natürlich auch wieder aufgreifend, was in der Podiumsdiskussion gesagt wurde, sagen, was ist denn eigentlich die Funktion? Und wenn die Funktion etwa wäre Zufriedenheit, dann kann ich fragen, brauche ich den Tee überhaupt noch? Kann ich mir das nicht sparen? Das ist ja auch ein bisschen aufwendig. Nicht so aufwendig wie sonst im Teehandel, aber immer noch ein bisschen aufwendig, den hierher zu bringen. Also können wir nicht überlegen, ob wir das, was Herr Wiegand sagt, dematerialisierten Konsum. Wo sind da die Geschäftsmodelle? Wir sind längst in der postindustriellen Phase. Das industrielle Herstellen macht noch ungefähr 15-20% aus und auch davon wird noch ein Teil nach China oder Indien oder in diese Länder wandern. Was sind die Funktionen? Und auch das wurde schon gesagt, man muss ein bisschen was auf sich nehmen, wenn man mit einer unkonventionellen Idee kommt. Und kaum ist es ein Erfolg, heißt es doch ganz einfach. Also ich muss ja nur eine Sorte handeln und die nur in Großpackung. Also das ist ja nur ganz einfach. Vorher hieß es, es ist unmöglich, das kann überhaupt nicht, das kann nur im Hirn eines Professors entstehen. Das ist eigentlich die Methode. Funktion statt Konvention. Take a different view of the world. Und da kommen wir zu einem entscheidenden Thema. Wenn es darum geht, Dinge anders zu sehen und Dinge nicht nur anders zu sehen, sondern auch ein Stück weit anders zu denken, sich in diesen unkonventionellen Bereich zu begeben, dann haben wir natürlich eine gewisse innere Verwandtschaft mit dem Künstler. Heute steht der Entrepreneur dem Künstler näher als dem Manager. Der Manager ist das mit der Business Administration. Aber der Entrepreneur, der das Neue denken soll und das Neue auch umsetzen soll, so wie ein Künstler ein Bild malt, und das macht er ja nicht so nebenbei als Einfall, sondern er braucht oft ein halbes Leben, bis er seinen eigenen Stil findet, bis er das ausdrücken kann, was er ausdrücken will. Das dauert ja. Und so ist es beim guten Entrepreneur-Konzept auch. Früher waren das Gegensätze. Der Künstler war so der Avantgarde und irgendwie der Bohemian und die anderen waren die aus einem ganz bürgerlichen Milieu kam. Heute kommen sie in den Managementlehren auf ganz ähnliche quasi Merkmale, wie sie eigentlich früher dem Künstler oder heute noch dem Künstler zugerechnet werden. Und plötzlich entstehen hier interessante Berührungspunkte. Nicht, dass die Firmen Kunst aufkaufen und an ihren Corporate Wallboard hängen oder als Sponsoren gemolken werden, sondern in einer Weise, dass man sagt, dass das Arbeiten des Künstlers könnte dem Arbeiten des Entrepreneurs Hilfestellung geben, könnte ja, Anleitung geben, könnte Anregungen geben. Das ist ein französischer Soziologe, Monchi, der das, finde ich, am besten herausgearbeitet hat. Und noch etwas. Der Franz Johansen sagt, den Medici-Effekt studieren. Was hat damals in dieser kleinen Spanne der Renaissance so, es war eigentlich einer der Medicis, der Lorenzo di Medici, in dessen Zeit da das meiste hineinfällt. Wie konnte das kommen? Wir werden heute Nachmittag ein bisschen mehr dazu erfahren. Was ist da eigentlich der Fall? Was können wir in einer Stadt wie Berlin davon lernen, die ja vielleicht die ein oder andere ähnliche Voraussetzung hat, wie wir zu diesen neuen kreativen Modellen kommen, wie wir Technologie nutzen können, wie wir auch sowas wie andere Formen von Konsum denken können. Und noch ein Gedanke daran, Erik van Hippel gilt so als der Innovationspapst, auch am MIT in Boston, und er sagt, anders als früher können wir heute Innovation viel breiter anpacken. Es sind nicht nur die Forscher allein. Die sind die Erfinder, das sind die Forschungsergebnisse. Aber Innovation wissen wir seit Schumpeter, der seine These auf der Trennung von Erfindung und Innovation aufbaut. Innovation ist was anderes. Und Sie wissen heute, User-Generated Innovation gab es übrigens schon bei Henry Ford. Der Motor von Henry Ford, der Wagen, wurde für alle möglichen Zwecke eingesetzt. Es gibt so Sammlungen darüber, also am Bauernhof sowieso, als Pumpe, als Mähdrescher, als alles Mögliche. Einer hat sogar so eine kleine Kapelle auf das Auto gesetzt, das war eine fahrbare Kirche, und dann machte der so fahrbare Trauungen. Also es gab eine ganze Menge Anwendungen, das ist kein neues Thema, dieses User-Generated Innovation, aber er sagt, heute gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten in dieser Richtung. Und ich fand das deswegen sehr interessant von dem Erik van Hippel, weil ich sein Büro besucht hatte und bin etwas erschrocken, wie es da aussah. Nämlich da lagen so Schlafsäcke rum und alle möglichen, so eine Mischung aus etwas verwahrloster Jugendherberge und so Kinderzimmer, wo das Spielzeug nicht aufgeräumt war. Und ich war wohl nicht der erste Besucher, der da etwas erschrocken guckte. Und sagte, ja, also er hätte erlebt in seiner Zeit als Forscher, dass Innovation nicht entstünde auf Festversammlungen und Forschungskonferenzen, sondern Informality, der informelle Teil, das würde Sprünge machen. Also zum Beispiel an der Kaffeemaschine, Sie haben ein Problem und da ist jemand anderer neben Ihnen zu sagen, Mensch, ich komme da nicht weiter, kennst du jemanden, hast du mal was gehört? Und er sagt, Mensch, ruf mal den an, vielleicht der könnte was darüber wissen. Da passiert was, wenn man sich offen austauschen kann und nicht, wenn man Vorträge für die A-Journals halten kann. Und er sagte auch, unter den Leuten, die da so in seinem Büro übernachten, waren so ein paar Schlafsäcke, sagte es auch einer, der ist ein bisschen merkwürdig. Und er sagt, es kann sein, dass der von der Straße sich so einfach eingeschlichen hat und hier übernachtet. Und sie hätten ihn immer so beobachtet und sie seien nicht so richtig schlüssig. Aber er glaube, der sei hinter etwas her. Und wenn der morgen den Nobelpreis bekommen würde, würde es ihn nicht wundern. Aber wenn es sich herausstellt, das ist ein Penner von der Straße, würde ihn auch nicht wundern. Aber das ist Offenheit, das ist ein Stück Innovation. Das fand ich sehr interessant. Ein anderes Thema, wenn Sie ein entrepreneurial Design überlegen, moderne Gesellschaften machen immer einsamer. Nicht gerade so die 20- oder 25-Jährigen, aber die anderen spüren das. Aus vielen Gründen, die ich nicht belegen muss. Kann man etwas tun, um die Leute wieder mehr zusammenzubringen? Natürlich kann man. Also Sie sind gut beraten, wenn Sie in Ihr entrepreneurial Design Elemente einbauen von Begegnungen. Weil das an anderer Stelle fehlt. Und vielleicht kommen die Leute sogar fast von selber oder arbeiten ein Stück mit, wenn sie interessante Begegnungen schaffen. Das ist eine schöne Idee und hier ist es sehr schön aufgemalt, hängt in der Eremitage in St. Petersburg. Und das ist die Realität. Und ich behaupte mal, das ist ein Stück weit die real existierende Kultur, jedenfalls für viele Menschen. Und da sage ich, verdammt nochmal, fällt uns nicht mehr ein zu dem Thema Spiel? Das ist ja ein Traum. Also wir Kinder, so, also die Welt, die wir uns vorstellten, war eine ideale Welt, wo vor allem viel Zeit zum Spielen ist und wo man Spielpartner hat, den Oma oder die Opa oder wer da so zur Verfügung stand. Und dann wird dieser Traum Wirklichkeit und dann entsteht so etwas. Und dann versuchen die Gemeinden, irgendwelche Restriktionen zu erfinden, damit man die möglichst so aus dem Stadtbild raushält. Aber sie schaffen es nicht so ganz. Und man erfindet ein paar neue Regularien, die auch alle anderen strangulieren. Und ja, wo sind die Entrepreneurs, die zum Thema Spiel etwas haben, was besser ist, was spannender ist, was in jeder Beziehung so etwas schlägt? Also da sind wir doch, wo sind die Pädagogen? Wo sind die Spielpädagogen? Wo ist unsere Fantasie, dass so etwas entsteht und wir nicht sagen, na, damit konkurrieren wir allemal sehr positiv und sehr erfolgreich. Wir reden über konzeptkreative Gründung. Und das hört sich so an, als sei es eine Ausnahme. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Mehrheit der Gründungen ist konzeptkreativ. Und ich nenne mal ein paar Namen. Migros in der Schweiz, der Gottlieb Duttweiler, für mich eine Legende und ein absolutes Vorbild. Gute Qualitäten, Transparenz, niedrige Preise, von jedem Produkt immer nur eines, aber das dann sehr gut gemacht und so weiter. Aldi, auch ein schönes Beispiel, kann man mögen oder nicht, aber sie haben damals als Außenseiter in einer Zeit, wo alle versucht haben, jetzt endlich in der Nachkriegszeit, ich erinnere mich noch, schöne Läden einzurichten mit Glasvitrinen, es gab damals neu. Und in Schaufenster wurde nicht mehr alles reingestellt, was man hatte, sondern auf einmal wurden die Schaufenster dekoriert und es gab so eine Art Schaufensterdesign. Die Leute machten große Augen, das sogenannte Wirtschaftswunder, das war auch optisch so im Einzelhandel. Und zur gleichen Zeit gab es zwei, die keiner überhaupt richtig wahrnahm, die einfach die Paletten da reingestellt haben. Und aus dieser Idee, versteht jeder sofort, aus dieser Idee wurde die drittreichste Familie dieses Erdballs. Und alle glauben, die seien billig, preiswert. Also überlegen Sie mal, Ihr Verstand muss Ihnen doch sagen, na, wenn man der drittreichste wird in einer Generation, dann kann es so preiswert nicht sein. Offenbar haben die sehr gut verdient. Auch da wieder, es fehlt einfach der Wettbewerb. Das stimmt nicht mit der vollständigen Konkurrenz. So wie es beim Tee nicht stimmt, stimmt es auch bei Aldi nicht. Und nach 25 Jahren kommt Lidl und da haben Sie zum ersten Mal einen powervollen Wettbewerber, der ungefähr das Gleiche macht wie Sie auch. Und vielleicht ein bisschen besser finanziert ist oder so. IKEA, ein schönes Beispiel, der Ingvar Kamprad hat Möbel neu gedacht. Ich erinnere daran, Möbeltischler ist ein Ausbildungsberuf mit 3 Jahren. Und dann kommt jemand und sagt, nee, das können Sie selber. Aber natürlich nicht mit den Möbeln von bisher, sondern er musste Möbel völlig und neu denken. Und er kam mit diesem einfachen Regal, das war so sein Renner damals, und er hat ein Möbel gefunden, das sogar noch die Leute sich unter den Arm nahmen. Auch das eine Zumutung. Und nach Haus trugen und zu Hause zusammenbauten. Und selbst wenn 3 Schrauben fehlen, fällt das nicht um, weil es irgendwie so konstruiert ist, dass es einfach stabiler ist und ein bisschen einfacher. Body Shop kennen Sie. Das sind ein paar Gründungen aus unserem eigenen Umfeld. Und dann gibt es ein paar wirkliche Volltreffer. Skype ist eine konzeptkreative Gründung. Die Software war 8 Jahre alt. Was sie gemacht haben, ist, dass sie die Schnittstellen kundenfreundlicher gemacht haben und dass sie Erfahrung mitbrachten aus dem Transport großer Datenmengen aus diesem Kazaa-Portal. Da hatten sie Erfahrung, wie man das arrangieren kann. Aber es ist keine technologische Erfindung. Sie haben Dinge neu kombiniert, vom Markt her gedacht und haben in 11 Monaten die ganzen Telekom-Gesellschaften dieser Erde so mal nebenbei überholt und hatten dann das für 1,7 Milliarden verkauft, was meines Erachtens viel zu niedriger Preis war, weil sie die größte Telekom-Gesellschaft waren. Deutsche Telekom wurde zu der Zeit, glaube ich, mit ungefähr 20 Milliarden Dollar bewertet. Facebook, Sing, Twitter, brauche ich nichts zu sagen, sind alles konzeptkreative Gründungen. Die haben nicht Hightech entwickelt, sondern sie haben überlegt, wie man das anwenden kann und sind auf relativ einfache Anwendungen gekommen, aber auch nicht über Nacht, sondern die haben eine Weile nachgedacht. Und es waren ja nicht die einzigen. Und die paar sind eben ganz besonders groß geworden. Ich habe einen Einfall und jetzt brauche ich Kapital. Wenn Leute so zu mir kommen, sagen ich, brauchen wir gar nicht weiter darüber reden. Ihr Einfall sagt mir gar nichts. Und Kapital gebe ich Ihnen mit Sicherheit nicht, selbst wenn ich es hätte. Was ist denn Ihr Konzept? Was ist denn daran besonders? Also ich überziehe Deutschland mit einer Reihe von Filialen und dann liefern wir die Blumen innerhalb von einer halben Stunde aus und dazu brauche ich 50 Millionen, kam einer mal. Sage ich, großartig, also Sie sind ja ein Superman. Das ist ja gewaltig, richtig grandios. Ich nenne die auch so die Grandiosen. Also wenn ich Kapital hätte, dann... Ich glaube, wir brauchen ganz andere Konzepte und wir brauchen Konzepte, die Probleme lösen. Und da ist es schon mal klar, dass da eine Menge Arbeit drin steckt, bis ich von diesen technologischen Lösungen, die ja im Angebot sind, zu einem Konzept komme, wie ich das wirklich preiswert anbieten kann und wie ich etwas mache, was deutlich einfacher ist. Auch wieder die Gloriana Davenport, ist richtig. Die meisten glauben, sie haben einen Einfall, oft verlieben sie sich in den Einfall und dann ist nur noch eine Frage jetzt des Kapitals und dann legen sie los. Ich glaube, das rate ich auch meinen Studenten, an vielen Ideen gleichzeitig zu arbeiten. Das tut ja nicht weh. Es ist ja nicht so, dass sie den ganzen Tag damit verbringen. So einfach im Hinterkopf so ein paar Ideen haben und warten. Man lernt oft von selber. Es kommen einfach Anregungen von außen, wenn man durch ein Museum läuft oder durch den Wald läuft oder wo immer. Und an mehreren Ideen arbeiten und die, die am aussichtsreichsten ist, eben weiterverfolgen und dann am Ende auch daraus etwas machen. Und man kann auch so etwas wie eine Checkliste aufstellen, was man braucht. Sie brauchen einen klaren Marktvorteil. Sie können nicht ohne Marktvorteil handeln. Wenn Sie das machen, was alle anderen auch schon machen, können Sie davon ausgehen, dass sie da unterliegen. Die haben schon alle Fehler hinter sich, die sie noch vor sich haben. Und sie haben auch noch nicht die Economies of Scale, um den Break-Even zu erreichen. Natürlich müssen sie mit etwas kommen, was deutliche Vorteile hat. Und sie müssen überlegen, was Imitation zumindest erschwert, weil natürlich, sobald sie erfolgreich sind, kommen Imitationen. Wir haben bei der T-Kampagne bei 30 Imitationen aufgehört zu zählen. Wenn Sie mal unser Stadtbüro besuchen, da haben wir eine Wand voll solcher Imitationen. Und Sie müssen etwas ausdenken, dass Sie von diesen Imitationen nicht überrannt werden. Nicht selten ist der, der aus der zweiten Linie kommt oder aus der dritten Linie sogar erfolgreicher, weil er wartet erst mal, was die anderen für Fehler machen. Und Sie müssen gucken, dass nicht morgen Economic Obsolescence, ob nicht morgen in Taiwan oder in Singapur oder in China Ihr Ding mit einer größeren Auflage hergestellt wird. Schon sind Sie weg vom Fenster. Oder dass morgen jemand technologisch besser ist. Ich erzähle immer gern die Geschichte aus dem Businessplan-Wettbewerb hier in Berlin, ich glaube so 98 oder sowas, gab es eine Firma Cortologic, die hatte ein Software für Handys, Spracherkennung und war begeisternd. Sie waren in dem Moment, drei Leute aus der TU Berlin, waren führend mit ihrer Software und kriegten auch einen Preis und hatten auch gleich Geldgeber, die da einstiegen. Spannende Frage ist, gibt es Cortologic heute noch? Antwort ist, Sie vermuten es, nein, gibt es nicht. Warum? Weil Spracherkennung überall auf der Welt in Process ist, in Arbeit ist, darüber geforscht wird und natürlich schnell jemand anderer da wieder ein Stückchen weiter vorne ist. Es war toll, dass die da die Forschungsspitze hatten, aber das reicht nicht für den unternehmerischen Erfolg. Tolles Ergebnis für diese drei Leute, einen Moment lang in diesem internationalen Wettbewerb die Nase vorn zu haben. Aber es reicht nicht. Und Sie sind natürlich gut beraten, wenn Sie wenig Finanzen brauchen. Tüfteln, dass Sie so wenig Kapital brauchen wie irgend möglich. Ein bisschen brauchen Sie. Aber wenn Sie viel Kapital brauchen, werden Sie abhängig von anderen. Wenn Sie Venture Capital haben, so der alten Couleur, dann müssen Sie Verträge unterschreiben, die darauf hinauslaufen, dass sie in den eigenen Unternehmen wie in einem Hamsterrad arbeiten und die Ziele erfüllen, die da in dem Vertrag festgelegt sind. Umsatzziel, Marktanteilziel, Gewinnziel, Liquiditätsziel, müssen sie alles erreichen. Da werden sie sich zurücksehnen an den Job, den sie irgendwo abhängig gemacht haben. Und natürlich Marketing. Sie können im Marketing konventionell nicht mithalten. Ich habe da schon gesagt, Sie müssen etwas haben, was so auffällt, Ökonomie der Aufmerksamkeit, Ökonomie der Sympathie, dass Sie da eine Chance haben. Das ist so eine Checkliste. Jetzt kann man sagen, wenn Sie wirklich sehr gut sein wollen, kommen noch ein paar Punkte dazu. Es muss skalierbar sein. Es sollte möglichst einfach sein. Delegation ist ein wichtiger Punkt. Delegieren können Sie immer dann, wenn die Sachen klar sind. Wenn jede Entscheidung abgewogen werden muss, landet es alles bei Ihnen auf dem Tisch. Sie sind völlig überfordert und Ihre Mitarbeiter wissen nicht, was sie tun sollen. Also denken Sie sich einfache Geschäftsmodelle aus und versuchen Sie, Risiken zu minimieren. Sie sind in einem riskanten Feld. Es hat keinen Sinn, dass Sie sich zusätzliche Risiken aufbürden. Ich sage immer, die Beamten, die könnten mehr Risiken auf sich nehmen oder im Flachland kann man Risiken eingehen. Aber wenn man oben an der Eiger Nordwand ist und als Entrepreneur sind Sie ein Stück weit in einem sehr riskanten Gelände, dann darf man solche Risiken nicht eingehen. Und da gibt es auch ein bisschen Hilfsmittel. Man kann sozusagen in kleinen Staaten, es gibt Intelligent Prototyping. Eine Empfehlung heißt den Proof of Concept. Bevor Sie Kapital aufnehmen, bevor Sie überhaupt richtig investieren, versuchen Sie den Proof of Concept im eigenen Bekanntenkreis. Wenn Ihre eigenen Freunde, Bekannten, Familienmitglieder Ihr Service, Ihr Produkt nicht kaufen, ja, wer soll es denn dann? Und nur wenn es deutlich wird, dass funktioniert, dann kann man investieren. Dann haben Sie auch eine andere Verhandlungsposition gegenüber Banken oder diesen Venture Capital Leuten. Da sagen, es funktioniert. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn die in eine Idee investieren. Und Intelligent Prototyping ist heute auch sehr viel einfacher, weil Sie im Web natürlich eine Menge machen können, was Sie sicherer macht, ob Ihre Geschichte auch stimmt, ob das ein Erfolg werden kann. Ich glaube, dass wir so etwas wie eine Bewegung starten können, die heißt, wir können heute gegen Kapital antreten. Wir können gegen Kapital antreten, weil sich die Bedingungen so geändert haben, dass wir ganz andere Möglichkeiten haben als früher, wenn es um Stahlwerk, Textilfabrik, Elektroindustrie, da brauchte man riesige Kapitalien. Und wenn Sie ein gutes Konzept haben, finden Sie sehr rasch Kapitalgeber. Das spricht sich herum, da ist was Interessantes, da kommen auch schnell Leute zusammen, da machen wir mit. Zweiter Punkt, habe ich schon angedeutet, unbedingt trennen zwischen diesen beiden Bereichen, die verlangen ganz andere Qualifikationen. Und Sie müssen sich auf Entrepreneurship konzentrieren. Ich mache es immer in dieser Folie klar. Das sind Überschriften, was Sie alles machen müssten, wenn Sie Business Administration beherrschen wollen. Und das sind sehr umfangreiche Überschriften. Allein die Legal Problems, Steuerrecht, Vertragsrecht, Unternehmensrecht, Arbeitsrecht, riesige Teile. Und das sind so die Hauptüberschriften. Jetzt nehmen Sie mal so Zwischenüberschriften. Alles wichtige Sachen. Da kommt eine ganze Menge zusammen. In das alles sollen Sie sich einarbeiten, damit Sie gründen können. Alles wichtige Sachen. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Wenn Sie alte Unternehmer treffen, die sagen, habe ich alles gemacht, dann frage ich immer, haben Sie das bei der Gründung alles schon gekonnt oder jetzt nach 40 Berufsjahren? Ja, aber heute kann ich das alles. Ja, klar. Bei der Gründung konnten sie es nicht und heute sind die Vorschriften ein Vielfaches, nationales Recht, EU-Recht. Wir haben sehr viel mehr Rechtsverordnungen, Vorschriften, Auslegungen, höchstrichterliche Entscheidungen. Allein schon das Steuerrecht ist etwas, was Sie völlig überfordert. Sie brauchen natürlich Hilfe von außen, sonst passiert genau das. Wenn Sie nur mit der Verwaltung beschäftigt sind, brauchen Sie sich nicht wundern, dass das so ausgeht. Ich habe mal versucht zu sagen, weil mir immer nicht einleuchtet, was man da alle so lernt, was ist eigentlich der Kern an Betriebswirtschaftslehre, was Sie können müssen? Und ich glaube, man kann es so grob zusammenfassen. Einmal, Sie müssen wirklich sparsam mit Mitteln umgehen. Das ist auch ökologisch sehr gut. So. Sie müssen effizient organisieren. Manche Leute können das, viele können es nicht. In meinem Bekanntenkreis würde ich sagen, die meisten können nicht mal sich selber organisieren, geschweige denn ein Unternehmen organisieren. Es gibt Zehntausende, ich glaube weltweit, Hunderttausende von MBAs, Masters of Business Administration, wundervoll. Und am Anfang reicht, wenn Sie sich einen Studenten holen, einen BWL-Studenten, der Ihnen ein bisschen diese Formalitäten und Buchhaltung abnimmt. Und korrekt verwalten, keep good records. Korrekt verwalten ist nicht einfach. Rate ich sehr, das abzugeben. Und auch wichtig, natürlich lernen Sie an der Universität, dass Rechnungswesen ist ein Führungsinstrument. Sie müssen rechtzeitig erkennen, da kommt eine Liquiditätslücke auf Sie zu oder Ihre Marge finanziert Ihr Unternehmen nicht mehr oder irgendetwas. Die, die sich selber so Buchhaltung aneignen, so, die erkennen die Alarmzeichen überhaupt nicht, weil sie so mit der Technik beschäftigt sind, das wächst ihnen schon so über den Kopf, dass sie genau diese Alarmzeichen, die wichtig sind, absolut wichtig sind, überhaupt nicht wahrnehmen. Sie brauchen einen von außen, der das Instrument beherrscht und der ihnen das macht und sagt, hören Sie, ich kann hier erkennen, da kriegen Sie ein großes Problem. Sie brauchen jetzt Liquidität, sonst eröffnet jemand den Konkurs über Sie, obwohl Ihr Geschäft eigentlich ganz gut läuft. Und da frage ich mich natürlich, ist das, was hier nicht steht, in einem Teil zumindest Common Sense? Und muss man dazu wirklich in die Betriebswirtschaftslehre so tief einsteigen? Ich zitiere immer einen Klinikdirektor in Hannover, der hat in der Zeit gesagt, also die Hälfte von dem, was Betriebswirtschaftslehre ist, die kann er auch so, weil das Common Sense ist. Und die andere Hälfte ist so kompliziert, die gibt er ab, das hat keinen Sinn. Da kann er sich selber nicht einarbeiten. Ich glaube, das ist ein guter Wahl. Drittes und letztes und vielleicht das Entscheidende. Wir können heute mit Komponenten gründen in einer Weise, die ich noch vor 5 Jahren nicht so gesehen hätte. Wir haben heute spezialisierte Dienstleister überall, auf fast allen Gebieten, die Ihnen Dinge abnehmen können. Sie können heute im Zweifel sogar ein ganzes Unternehmen nur aus Komponenten zusammensetzen. Also da geht es plötzlich nur noch um das Neukombinieren. Das ist Mozart. Müssen Sie selber ein Büro haben? Die normale Vorstellung ist ja ein Unternehmen, das ist ein Gebäude und da hat es eine Abteilung, das ist so Buchhaltung und Büro und eine andere Abteilung, das sind Arbeitsplätze, da wird was hergestellt. Unten gibt es ein Lager, es gibt ein Portier, ganz oben oder irgendwo sitzt der Chef. Wenn Sie denn Entrepreneur als den Komponisten ansehen, der versucht, sein Gedankengut aus Komponenten zusammenzustellen, dann kommen Sie auf was ganz anderes. Man kann natürlich vieles abgeben. Und im Grunde genommen haben Sie dann, und das ist entscheidend, den Kopf frei für diesen künstlerischen Teil. Was ist das Neue? Und wenn ich im Markt bin, das verändert sich auch ständig, wie muss ich mit neuen Lösungen reagieren? Auf die Imitatoren, auf die Wettbewerber, auf neue Entwicklungen. Und wir haben eine Modellfirma, Ratio Drink, Raphael Kugel, können Sie interviewen draußen. Ratio Drink, das ist wie ein bisschen wie ein Lehrbeispiel, aber es ist eine reale Firma. Sonst muss man immer für Modelle viel Geld bezahlen. Hier ist es ein Modell, das Geld verdient. Die Idee mit dem Fruchtsäften, das machen, was der Fruchtsafthersteller macht, nämlich er nimmt Konzentrat und mischt das mit Wasser. Wenn Sie das zu Hause machen und Leitungswasser nehmen, was ja in Deutschland nicht schlecht ist, dann haben Sie ökologisch sage und schreibe einen Faktor von 300. Eine Einsparung von 300, die evangelische Kirche ausgerechnet. Wir überlegen, ob wir nicht eine Wasserkampagne in Gang bringen, wo man sagt, Leute, verwendet Leitungswasser. Da hat an einer Stelle schon mal eine große Einsparung. Das Konzentrat stellen wir natürlich nicht selber her, sondern holen das von jemandem, der das professionell herstellt. Dann packen wir das in eine Großpackung, die sehr vernünftig ist, einmal weil sie Verpackungsmaterial spart und weil sie gut konserviert, nicht mit irgendeiner Chemie, sondern weil kein Sauerstoff rankommt. Da ist ein flexibler Plastikschlauch drin, der sich zusammenzieht. Dadurch hält das sehr viel länger, als wenn Sie den Fruchtsaft draußen kaufen. Machen wir die Verpackung selber? Natürlich nicht. Machen wir die keimfreie Abfüllung selber? Natürlich nicht. Müssen wir viel investieren? Müssen wir viel lernen, um das überhaupt zu können? Machen wir nicht. Machen wir das Büro selber? Nehmen wir von Holger Jonssons E-Büro. Machen wir die Business Administration selber? Nein, haben wir abgegeben an die T-Kampagne. Machen wir den Versand selber? Um Gottes Willen. Machen Sie nie Versand selber, den kriegen Sie zum halben Preis angeboten draußen, als was es Sie kostet, weil die Postgebühr ganz anders ist, weil die Verpackungsmaterialien für einen professionellen Versender natürlich viel preiswerter sind, als wenn Sie anfangen, Verpackungsmaterial zu kaufen. Jetzt ist eine gute Frage, was macht der Raphael Kugel eigentlich? Er koordiniert diese Komponenten und selbst da kann man versuchen, hinzukriegen, dass die allmählich sich selber koordinieren. Und er hat den Kopf frei für Marktveränderungen. Er hat den Kopf frei, welche Produkte sollte man machen. was machen die anderen? Was ist ein Konzentrat, das vielleicht noch besser ist? Und so. Also er koordiniert und hat den Kopf frei. Und jetzt sehen Sie, das dreht auf einmal um, was wir sonst erleben. Sonst ist immer der Große der Starke und die Kleinen kommen nicht mit. Hier ist es plötzlich anders. Sie brauchen praktisch kein Kapital am Anfang. Ein bisschen ja, aber nicht viel. Und in der Größenordnung, sagen wir mal 10.000 Euro oder so, was Sie auch tatsächlich eher im eigenen Bekanntenkreis aufbringen können. Dann haben Sie natürlich nur dann Kosten, wenn Sie auch Verkäufe haben. Das Problem sonst beim Gründen ist ja, Sie haben alles investiert, aber die Käufer kommen zu langsam und oft höre ich, wir hätten es geschafft, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, aber dann hat die Bank gekündigt oder das Geld ist ausgegangen, weil wir zu lange gebraucht haben. Hier können Sie lange brauchen. Im Kern haben Sie nur variable Kosten. Sie haben eher weniger Kosten als die Großen, weil Sie den ganzen Apparat nicht haben. Und das ist das Entscheidende. Sie sind von Anfang an professionell. Nicht, weil Sie professionell sind, das halte ich für unrealistisch, das zu werden in den ganzen Bereichen, sondern weil Ihre Komponenten professionell sind. Und Sie sind von Anfang an effizient, weil Ihre Komponenten effizient sind. Und jetzt kommt ein Einwand, naja, das ist doch teuer. Wenn ich das alle selber mache, ist es doch vielleicht preiswerter. Glaube ich überhaupt nicht. Professionalität hat seinen Preis. Wenn Ihr Entrepreneurial Design nicht hergibt, professionelle Komponenten zu beschäftigen, dann taugt Ihr Konzept noch nicht. Dann müssen Sie weiter tüfteln, bis es das hergibt. Und dieser Satz, Professionalität ist teuer, dem kann man sehr einfach begegnen, indem man sagt, probieren Sie es doch mal mit Unprofessionalität. Da wissen wir alle, das ist noch viel teurer. Diese drei Sachen zusammen, auf konzeptkreative Gründungen setzen, auf Entrepreneurship setzen und Business Administration abgeben. Heute, wenn Sie einen Online-Shop haben, ist ja hinter dem Online-Shop schon ein Teil dessen, was die ganze Betriebswirtschaft ausmacht. Und dann vor allem die Komponenten. Das führt zu einer Situation, dass ich glaube, wir stehen vor einem Durchbruch oder sind schon mittendrin. Und ein Beleg dafür sind die Serial Entrepreneurs, die wir haben. Ich dachte immer, der Holger Jonsson hier vorne mit seinen ungefähr 20 Firmen sei schon ganz extraordinär. Jetzt habe ich einen Vortrag gehört über das Cambridge UK, deren Entrepreneurship Unit. Und da ist ein Mr. Hausmann oder Horseman. Und der hat 70 Firmen. Jetzt frage ich Sie, wie kann man 70 Firmen leiten? Na, nicht in der konventionellen Art. Er muss es offenbar so machen, dass er delegiert, dass er Komponenten einsetzt, sonst kann er diese 70 überhaupt nicht überschauen und bewältigen. Das ist eigentlich der Punkt. Damit komme ich zum Schluss. Ich glaube, dass wir tatsächlich die Probleme anpacken müssen, nicht warten auf die Politiker oder andere Gruppen, und dass wir heute auch die Chance haben, das zu tun. Und dass es auch von der Persönlichkeit her, Persönlichkeitsentwicklung her, eine tolle Geschichte ist, so etwas zu machen. Ich erlebe bei meinen Studenten schon die Fokussierung auf einen Bereich, statt des Hallo-Toyas, mit dem man sonst sich so abgibt, schon die Fokussierung auf einen Bereich verändert eine Menge. Man lernt plötzlich ganz anders, man wird kommunikativer, man wird ein Stück weit sehr viel selbstständiger, ausgewogener. Ich sage immer, die Leute sehen auch besser aus, die auf diesen Weg gehen. Es ist wirklich eine attraktive Perspektive und es ist die Chance, mit solchen Ideen ein Stück weit beizutragen, hoffentlich, dass wir diesen Berg von Problemen ein bisschen angehen. Vielen Dank.